Traumstadt von Dashiell Hammett, aus dem Amerikanischen übersetzt von Benjamin Schwarz, bearbeitet von Klaus Schmitz. Es sprachen Steve Freefall, Tommy Pieper, Nova Valance, Katharina Palm, Larry Ormsby, Christian Berkel, W.W. Ormsby, Hans-Josef Eich, Grant Fernie, Michael Habeck, Tobin Denver, Stefan Wigger, Mr. Reimer, Horst Raspel, Roy Camp, Hanno Meyer. Technische Realisation Klaus Hoeneß und Renate Tiffert. Regieassistenz Maria Omer. Die Regie hatte Hartmut Kirste. Eine Produktion des Süddeutschen Rundfunks aus dem Jahre 1995.